Ich habe also diese E-Mails angeschaut und habe gesehen, dass dort Anhänge waren von, sag mal, Jungs im Alter von 7 bis 14 Jahren etwa. Bei den kleineren hat man nur gesehen, die stehen da nackig da. Also und kleine, man kann sagen, Fotos von kleinen nackten Kindern? Also Videoclips, richtig Videoclips von nackten Kindern. Jungs zum Beispiel, die eben halt einfach mal so spielerisch sich gegenseitig unten am Penis herumspielten. Und dann hatten die aber auch ganz andere Clips gehabt, diese beiden da in den Mails da, also Nowinski und Schulz. Da waren Aufnahmen von 12, 13, 14-Jährigen maximal, die gegenseitig homosexuell richtig zur Sache gingen. Die 69 machten oder Analverkehr und dergleichen. Und das hatte mich natürlich erst einmal erschrocken. Und der Björn Schulz war ja Gott sei Dank in diesem Moment nicht zugegen, als ich das eben gesehen habe. Denn unter diesen Mails, in denen drinne stand, dass ganze CDs für bis zu 260 Mark vertrieben werden können, diese Mails, die kamen von diesem Andy bzw. Onkel Lou, der kein anderer war als der Jugendrichter Nowinski. Das heißt also, Sie hatten von zu Hause aus diesen E-Mail-Account dieses Jugendrichters nochmal geöffnet, nachdem ich diese Entdeckung gemacht habe. Ich habe Noch eine Zwischenfrage. Ja. Es waren noch zwei Richter, die Sie eben benannten. Einen Richter habe ich benannt und das war Herr Nowinski. Der andere war ein Vereinsvorsitzender. Ach so, und wer hatte jetzt wem genau was gesendet? Der Richter hatte dem Vereinsvorsitzenden... Der Richter hatte dem Herrn Björn Schulz über die E-Mail des Vereines sozusagen als Probeaufnahmen diese Videoclips als Dateianhänge zugeschickt. Der Richter versendete die Kindernacktfilme an den Vorsitzenden des Vereins. Ja, Ausschnitte davon, Ausschnitte sozusagen wie Trailer für Proben. Irgendwelche CDs, Video-CDs, die schon verstanden. Zusammenstellung enthielten. Der Richter war Anbieter. Der Richter war im Prinzip der Anbieter, der diese ganzen Dinge sammelte und zusammenstellte. Er hatte übrigens auch fertiggebracht, dass der Björn Schulz jederzeit mittels eines Ausweises in den Jugendknast von Quedlinburg konnte. Pohlmann. Ja, hier ist Groth nochmal. Jetzt komme ich hier mit der D2-Nummer, weil es doch eine bessere Verbindung ist. Ja. Ja, soll der jetzt nochmal zurückrufen, ne? Genau, es passt jetzt. Passt jetzt, ne? Wie haben Sie diesen Richter überhaupt kennengelernt? Den Richter Brune. Oder wen meinen Sie jetzt? Ja, richtig, der überführt worden ist wegen Kinderpornografie. Ach so, Kinderpornografie. Das hängt es damit zusammen, ich war ehrenamtlicher Mitarbeiter im Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Und zwar hatte sich dieser Verein also auf die Fahnen geschrieben, die Lücken zu füllen, die mit der deutschen Einheit gekommen sind. Das heißt also auch, aus Spendengeldern sollten zum Beispiel Kinder aus sozial schwachen Familien ihre Ferien finanziert bekommen, damit die eben auch mal woanders hinfahren können oder dass eben auch die Kinderheime eine Unterstützung bekommen sollten. Und ich habe diesen Björn Schulz, diesen Vereinsvorsitzenden, erst einmal kennengelernt über einen AOL-Chat, wo es nämlich um solche konkreten Themen ging. Und eines Tages bin ich dann also auch da aufgetaucht und hat sich herausgestellt, dass ich zum Beispiel als Techniker geeignet wäre, dass ich da auch für die Kinderheime, vor allen Dingen für diejenigen, die Bewerbung schreiben müssen oder auch sonst die mit PC und Informatik zu tun hatten, Computer zurechtbauen könnte, aus Teilen, die eben halt als Spenden da abgegeben werden bei diesem Verein. Mit dem Richter selbst habe ich direkt nichts zu tun bekommen, aber eines hatte mir der Björn Schulz immer wieder gesagt, dass er einen sehr guten Kontakt hätte mit dem Richter Andreas Nowinski. Und wenn es jetzt um irgendwelche rechtlichen Dinge ginge, er könnte da auch ohne weiteres vermitteln. Was ich aber nicht wusste, ist, dass auch alle möglichen technischen Möglichkeiten in diesem Verein für andere Dinge genutzt werden sollten, als für das, was mir und anderen Vereinsmitgliedern bekannt war. Und es war dann eines Tages so gewesen, dass dann der Björn Schulz sagte, okay, das Fit-Bildungszentrum hat uns jede Menge Material zur Verfügung gestellt, PC-Karten, Mainboards, manchmal ganze Computer und so weiter, und soll das eben zurecht machen. Und er hatte auf dem Boden eine ganze Menge. Und auf seinem Dachboden, hatte ich allerdings gesehen, befand sich auch eine computerunterstützte Videoaufnahmeeinrichtung mit Stativ und allen möglichen Lampen und. Und ich habe mich darüber gewundert, was dieser Verein damit will. Und da wurde mir vorgegeben, das wollen die über eBay versteigern, um aus dem Geld eben halt auch etwas für den Fonds zu kriegen, um die Kinderheime zu unterstützen. War das der Dachboden des Vereins oder von dem Richter? Des selbst? Vereins. So. Des Vereins. Richtig. Und eines Tages aber war Folgendes. Björn Schulz rief mich an, er kann die E-Mails auf dem Vereinsrechner nicht mehr abholen. Er hat damals einen ISDN-Anschluss gehabt, hatte einen T-Online-Zugang gehabt und er kam absolut nicht an die Mails ran, weil irgendetwas sperrte. Und als ich dann dahin kam, stellte sich dabei heraus, der hatte sich da irgendwelche Internet-Trojaner und Würmer und sowas eingefangen, wo aber T-Online eine Schutzsoftware eingesetzt hat, die aber nicht auf dem Computer, sondern im Netz war, wodurch der Zugang blockiert wurde. Ich musste das also mit einer Start-CD, mit einem Virenscanner erst einmal beseitigen und auch verschiedene zerstörte Dateien durch Neuaufspielen ersetzen. Und dann bekam ich von ihm auch die Zugangsdaten für diesen T-Online-Account von diesem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, also VFKF und so weiter, t-online.de. Und dann fiel mir aber Folgendes auf. Trotz zwei Kanälen ISDN hat es 25 Minuten gedauert, bis vielleicht mal so 20 E-Mails durchgekommen sind. Und das hat mich erstmal verwundert und ich war der Meinung gewesen, Spam oder irgendwas. Und ich öffnete einzelne Mails und da stand als Unterschrift zum Beispiel Onkel Nu oder Andy. Und mir war ja zuvor erklärt worden, dass der Jugendrichter Nowinski den Spitznamen Onkel Nu hatte. Ich habe also diese E-Mails angeschaut und habe gesehen, dass dort Anhänge waren von Jungs im Alter von 7 bis 14 Jahren etwa. Bei den kleineren hat man nur gesehen, die stehen da nackig da. Also und kleine, man kann sagen, Fotos von kleinen nackten Kindern? Also Videoclips, richtig Videoclips von nackten Kindern. Jungs zum Beispiel, die eben halt einfach mal so spielerisch sich gegenseitig unten am Penis herumspielten. Und dann hatten die aber auch ganz andere Clips gehabt, diese beiden da in den Mails da, also Nowinski und Schulz. Da waren Aufnahmen von 12-, 13-, 14-Jährigen maximal, die gegenseitig homosexuell richtig zur Sache gingen, die 69 machten oder Analverkehr und dergleichen. Und das hatte mich natürlich erst einmal erschrocken. Und der Björn Schulz war ja Gott sei Dank in diesem Moment nicht zugegen, als ich das eben gesehen habe. Denn unter diesen Mails, in denen drinne stand, dass ganze CDs für bis zu 260 Mark vertrieben werden können, diese Mails, die kamen von diesem Andy bzw. Onkel Nu, der kein anderer war als der Jugendrichter Nowinski. Ich hatte die Gelegenheit genutzt und hatte im Hintergrund die Seite des Bundeskriminalamtes aufgerufen und habe dann eine E-Mail-Adresse von denen ausfindig gemacht, an die ich dann einige E-Mails weiterleitete. Und da ich auch den Zugang von T-Online kannte, habe ich dann auch später, als ich zu Hause war, von meinem Heimrechner aus, wenn es auch illegal war, aber der Zweck heiligte ja die Mittel, zur Aufklärung der Sache, habe ich dann von mir zu Hause aus die T-Online-Seite geöffnet habe, dann auch weitere E-Mails dann empfangen und habe dann auch Strafanzeige erstattet bei der Polizei. Das heißt, also, Sie hatten von zu Hause aus diesen E-Mail-Account dieses Jugendrichters nochmal geöffnet, nachdem ich diese Entdeckung gemacht habe. Ich habe den Noch eine Zwischenfrage. Ja. Es waren noch zwei Richter, die Sie eben benannten. Einen Richter habe ich benannt und das war Herr Nowinski, der andere war ein Vereinsvorsitzender. Ach so, und wer hatte jetzt wem genau was gesendet? Der Richter hatte dem der Vereins... Der Richter hatte dem Herrn Björn Schulz über die E-Mail des Vereines sozusagen als Probeaufnahmen diese Videoclips als Dateianhänge zugeschickt. Jetzt verstehe ich's. Der Richter versendete die Kindernacktfilme an den Vorsitzenden des Vereins. Ja, Ausschnitte davon, Ausschnitte sozusagen wie Trailer für Proben. Irgendwelche CDs. Video-CDs, die schon verstanden. Stellung enthielten. Der Richter war Anbieter. Der Richter war im Prinzip der Anbieter, der diese ganzen Dinge sammelte und zusammenstellte. Er hatte übrigens auch fertiggebracht, dass der Björn Schulz jederzeit mittels eines Ausweises in den Jugendknast von Quedlinburg konnte. Björn Schulz war jedoch aber selber nicht in der Lage, ein Auto zu fahren. Aufgrund eines Augenfehlers hatte er nie einen Führerschein machen dürfen. Und da wurde dann ein gewisser Enrico Dümland bemüht, der zwar in dem Verein ehrenamtlich mitgemacht hatte und ein eigenes Fahrzeug besaß, und der musste ihn dann jedes Mal nach Quedlinburg fahren, damit der sich dann mit dem Jugendrichter treffen konnte und dass er dann auch in den Jugendknast rein konnte. Enrico Dümland hatte das damals nicht mitbekommen, was da wirklich lief. Aber es kam zuweilen zum Beispiel vor, dass der Björn Schulz mit einem Jungen, so im Teenageralter, zurückkam, hatte Handschelle an seinem linken Arm, der Junge am rechten Arm, die andere Hälfte der Handschelle, also zusammengekettet waren die beiden da angekommen. Und der Björn Schulz gab vor, er als Vereinsvorsitzender sollte darüber befinden, ob dieser Junge, der bisher in Jugendhaft eingesessen hat, nicht besser zur gemeinnützigen Arbeit in das Nomi-Rubel-Haus nach Wolmerstedt verbracht werden soll, wo als Betreuer auch eine Zeit lang ein gewisser Hans Bischof tätig war, den ich übrigens auch kenne. Hans Bischof war im Prinzip auch ein Sozialarbeiter, ursprünglich mal von der EZ-Hilfe und so weiter, und hat das auch betreut. So, und über solche Sachen sollte er befinden. In Wirklichkeit war es aber ganz anders. Ich kam auch öfter mal dort, wo der Björn Schulz wohnte, in Magdeburg zur Siedlung Reform 2, Schräger 2, kam ich dann hin, klingelte, und da stand er an der Tür wieder mit einem Jungen, Handschelle am linken Arm, da. Das konnte ich nicht begreifen. Das war für mich sehr befremdlich. Was hatten Sie da gesehen? Nochmal, Sie kamen da an. Schulz und der Junge nebeneinander, und beide waren mit einer Handschelle verbunden. Am linken Arm bei Björn Schulz und am rechten Arm der Junge. Der Björn Schulz war der Vorsitzende, nicht wahr? Das war der Vereinsvorsitzende. Man kann ihn sich so ungefähr vorstellen. Sehr, sehr hellblond, etwas rosafarbene Haut. Dann eben halt eine ganz schmale Metallbrille. Hochgewachsen, schätzungsweise 1,81 Meter groß. Sehr, sehr dünn. Und outfitmäßig, er ist immer mit schwarzer Lederjacke rumgelaufen, dass man eben denken konnte, na gut, das ist einer von gewissen Behörden. Und was auch sehr verwunderlich war, er hatte immer Handschellen dabei. Manche sagten zu diesem Koppel, was er da getragen hat, Halfter. Das ist übrigens auch in der Fernsehsendung, was die der MDR mal gebracht hatte, später, 2005, gebracht worden, dass da auch eine Frau das beschrieben hat, und zwar die Ehefrau eines guten Freundes von mir. Ja, die hatte nämlich da auch vorgebracht, dass einer ihrer Söhne von diesem Björn Schulz missbraucht worden ist, und der sei da auch aufgetaucht mit Handschellen im Halfter, wortwörtlich die Wiedergabe, auch wie das in der Fernsehsendung da, oder beziehungsweise in der Sendung vom MDR gesagt worden ist. Und das hatte mich sehr verwundert, weil ich so etwas nicht kannte. Dann wurde eine Firma Schäfer aus Gommern als Sponsor gewonnen, und Björn Schulz gab nämlich vor, er bräuchte für diesen Verein einen hochwertigen PC, damit er nämlich zum Beispiel sogenannte Asservate auswerten darf. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass keiner von denen, die das gehört hatten, wusste, dass Asservate maximal in Besitz der Staatsanwaltschaft oder der Polizei kommen würden, aber niemals in Besitz eines Vereinsvorsitzenden. Asservate sind ja normalerweise Beweisaufnahmen, sei es jetzt von irgendwelchen Kameras, Überwachungskameras, sei es an Geldautomaten oder sonst wo, oder dass dann eben halt Beweisaufnahmen von der Polizei gemacht worden sind. Er meint also Filme. Filme. Aber der wollte ja wahrscheinlich in Wirklichkeit mit diesem PC diese Videoaufnahmen verarbeiten, die eigentlich für ganz andere Zwecke waren, wie ich vorhin angeführt habe. Mhm. So, und das war eben genau der springende Punkt. Also ich hatte mich praktisch da als ehrenamtlicher Mitarbeiter in diesem Verein auf richtig heißem Boden befunden, und aufgrund dessen war es erstmal folgerichtig, dass ich dann Anzeige erstattet habe. Ich wurde dann auch von dem Gerhard Vogt, von dem Staatsanwalt aus Halle, vernommen, hatte dazu eine Vorladung in das Landeskriminalamt Magdeburg in der Lübecker Straße. und war damals zunächst mal in das Büro eines gewissen Herrn Thorsten Kobo, der jetzt übrigens Meier mit Familiennamen heißt, reingeholt worden. Der Herr Meier ist jetzt mittlerweile auch für den Bereich Kinderpornografie zuständig, Aufklärung. Und er hat damals damit angefangen. Und der Staatsanwalt Vogt war gekommen und ich wurde eben halt befragt, konkret befragt, gezielte Fragestellungen, offene Fragen, um irgendwo der Beweisfindung eben nachzuhelfen. Sind auch verschiedene Namen auch hinterfragt worden, wo ich auch selber erstaunt war. Moment mal, hängen die auch noch mit drin, ne? Nachbarn und so weiter von ihm. So, das war es im Großen und Ganzen. Und es dauerte nicht lange, da hat es dann also auch beim Jugendrichter laut Bild-Zeitung Magdeburg eine Razzia gegeben. Und es gab auch einen Zeitungsbericht, ich glaube, das war der 3. August 2003, da war dann auch ein Foto in der Zeitung gekommen, in der Bild-Zeitung. Und wenige Tage zuvor waren nämlich auch Mitarbeiter von der Bild-Zeitung bei mir zu Hause und hatten sich auch davon überzeugt, weil ich nämlich den Zugang von diesen E-Mails noch hatte und die waren ja auch auf dem Server verblieben und konnte denen das dann also nach dem Motto der Zweck heiligt die Mittel zeigen, dass auf dem Vereinsrechner bzw. auf dem E-Mail-Konto des Vereines kinderpornografische Filmproben in den E-Mails enthalten waren, die auch von diesem Jugendrichter waren. Und das ist dann auch in der Zeitung gekommen. Genauso hatte mich auch der Detlef Konert von Spiegel TV aufgesucht und hat auch ein Interview bei mir zu Hause aufgenommen. Es ist nur so gewesen, nachdem das aufgeklärt wurde, wurde plötzlich in der Zeitung geschrieben, dass aufgrund dessen ein Kinderpornoring, der in 160 Länder gegangen ist, aufgeklärt wurde. Gleichzeitig wurde aber auch über den MDR ein Interview mit den Behörden aus Quedlinburg gebracht, wo dann mehrere Mitarbeiter des Gerichtes auch geäußert haben, sie konnten sich nicht vorstellen, wieso ein Björn Schulz ohne weiteres einen Zugang für diesen Knast bekommen hatte, denn es war ja normalerweise gar nicht so einfach, eine Zugangsgenehmigung zu bekommen und der konnte frei raus und rein, als sei er jetzt irgendwie ein Richter oder sei er ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft oder wie auch immer. Und es gab ja auch seinerzeit ein Interview im MDR mit Hausbewohnern der Dienstwohnung des Andreas Nowinski in Quedlinburg, die dann auch angenommen hatten, dass dieser Björn Schulz ein Referendar oder so etwas wäre. In Wirklichkeit haben die da oben eben gemeinsame Sache gemacht. Wie hieß doch mal der Richter mit Nachnamen? Nowinski. Der Jugendrichter heißt Lowinski und Björn Schulz war der Vorsitzende. Also, ich buchstabiere mal N wie Nordpol, nicht L. Also Nowinski, Nordpol, Otto, Wilhelm, Ida und so weiter. Ja. Nordpol, Siegfried, Konrad. So, Nowinski. So, darüber kann man auch, wenn man jetzt gezielt im Internet sucht, noch einige Threads finden, wo man noch ein paar Sachen dazu nachlesen kann. Und dann kam es nochmal dazu, dass ich dann 2005 als einer von 12 Hauptzeugen vor dem Landgericht Magdeburg vernommen wurde. Und ich war ja nun seit 1997 im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr angestellt. Das heißt aber, mein Arbeitgeber war STN Atlas Elektronik Bremen. Arbeitsort war das Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Letzlingen. Und ich war dort Werkstattleiter in der Instandsetzung, Kabelinstandsetzung und so weiter. Und Anfang 2005, wie gesagt, war ich einer von 12 Hauptzeugen. Und seit meiner Zeugenaussage vor dem Landgericht Magdeburg 2005 habe ich in der Folgezeit nicht nur meine langjährige Anstellung im öffentlichen Dienst im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr verloren, sondern auch als Vater von indessen 4 Kindern durch ganz offensichtlich mutwillige, subversive Handlungen Dritter auch meine Familie, meine nachfolgenden Partnerschaften und meinen Freundeskreis. Die Kausalität zu meiner Zeugenaussage erscheint mir mehr als eindeutig, da ich zuvor nie Ähnliches erlebt habe. Die Dinge lagen nun so, dass ich seitdem nicht nur beruflich überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen bin, bis zum 10. April letzten Jahres zumindest. Unter dem Anschein völlig anderer Umstände für die Beteiligten wurden mir durch Urkundenfälschungen, Ausspähen und Fälschen beweiserheblicher Daten bis hin zur Unglaubwürdigmachung meiner Person vor anderen Staatsanwälten, Richtern und weiteren Behörden erheblicher Schaden und Rechtsnachteile bereitet. Ich kann mir denken, dass sich jemand gegen mich rächt, jedoch finde ich keinen Angriffspunkt, da alles sehr subtil und nebulös erscheint. Also mein Ansehen, meine Würde und meine Glaubwürdigkeit von den Behörden hat offensichtlich gelitten, als stünde ich auf einer Blacklist. Ich werde nahezu überall im näheren Umkreis, wo mein Name schon öfter untergekommen ist, bei Ämtern und Behörden diskriminiert und nicht mehr wie ein integrer Bürger angehört. Man nimmt mich nicht ernst. Selbst Herr Thorsten Meyer vom LKA Magdeburg, der mich seit 16 Jahren ein wenig kennt, der hat mich abgewimmelt. Also Anzeigen bei der Polizei gehen unter und werden nicht weiter verfolgt. Und im LKA-Lagezentrum, elektronisches Polizeirevier, IRLKA, da kann man meinen Namen schon nicht mehr hören, ohne dies zu kritisieren, der schon wieder. Ich lebe nun am untersten Existenzminimum bei hohen finanziellen Belastungen und einsam. Und dies kann nicht der Dank dafür sein, dass ich seinerzeit umsichtig den Fall Schulz und Nowinski angezeigt habe. Ich habe darüber geschrieben und in diesem Schreiben im Anhang gibt es ja auch eine Stichpunktliste, also eine Reihenfolge wie ein roter Faden, und da kann ich auch wirklich verständlich machen, worum es genau geht. Und dem möchte ich jetzt auch vorausschicken. Ich bin nicht etwa psychisch krank, paranoid oder ein Spinner, sondern auch andere unbeteiligte Personen sehen in der Aneinanderreihung der Ereignisse keinen Zufall mehr. Es tauchen die gleichen Personen wieder auf und hinter den Handlungen scheint die gleiche Verhaltensformel nur mit anderen Verhaltensvariablen oder einem anderen Modus zu stehen. Besonders fatal ist, dass eventuelle Zeugen und für mich an keiner Stelle auch nur irgendein Eigenanteil zu erkennen ist, an dem ich Einfluss zum Positiven hätte nehmen können. Und im Weiteren erscheint nicht nur mir unerklärbar, warum dieser ganze Aufwand und das alles scheinbar ohne Sinn und Verstand. Also die Ereignisliste wäre jetzt nicht vollständig und dient im Prinzip der Übersicht. Und das erkläre ich jetzt mal. Also 2003 leistete ich als Zeuge meine Aussage gegenüber dem Staatsanwalt Peter Vogt aus Halle, oder Gerhard Vogt, aus Halle im LKA Magdeburg bei Thorsten Meyer zur Aufklärung des Straftatbestandes der Kinderpornografie gegen die Beschuldigten Björn Schulz und Andreas Nowinski. Sagen Sie mal zwischendurch, was habt ihr denn für eine Strafe bekommen? Ich weiß es nicht. Er ist jedenfalls nicht aus der Richterschaft entlassen worden, sondern angeblich als Richter in das Verkehrsgericht versetzt worden. Also ein Richter, der mit Kinderpornos handelt, wird einfach nur versetzt? Der wird nur versetzt, aber nicht aus der Richterschaft entlassen, denn wer Richter zum Richter berufen ist, bleibt ein Leben lang Richter und kann auch nicht kündigen. Naja, es gibt da manchmal Ausnahmen, ne? Es ist ein Richter schon mal aus dem Berufsleben entlassen worden, nur weil er es unterlassen hat, sich selbst abzulehnen, wo er doch befangen war und das auch wusste. Das ist vom Landgericht Freiburg so entschieden worden. Verurteilt wegen Rechtsbeugung und anschließend aus dem Beruf entlassen. So, und dieser Richter arbeitet ganz einfach in einem Verkehrsgericht weiter. Ja. Vielleicht hat er auch seine Kinderbonus behalten dürfen. Kann das sein? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich war nicht dabei. Es war nämlich erst das Gerücht umgegangen, das ging auch durch einen falschen Artikel in der Bild-Zeitung so, dass man angenommen hatte, ich hätte den Rechner des Richters repariert und hätte dadurch Zugang zu den Pornos gehabt. In Wirklichkeit war das auf indirektem Weg gelaufen. Ich war bei seinem Partner, dem Björn Schulz, an diesem Vereinsrechner und habe praktisch die E-Mails von ihm empfangen, in denen sozusagen diese Trailer für diese Kinderpornos oder Videoaufnahmen eben halt gezeigt worden sind. Ja, wie konnte es denn kommen, dass man ihnen solche Zugänge ermöglicht hatte? Man hätte doch ahnen müssen, dass sie solche E-Mails dummerweise erkennen und auch dann die Filmproben da einsehen. Selbst als Computerfachmann ist es ja so, dass man irgendwo auch normalerweise einer gewissen Schweigepflicht unterliegt. Und man normalerweise nicht in die E-Mails irgendwo von irgendwelchen Leuten reinschaut. Das mag der erste Fakt sein. Zweiter Fakt war allerdings meine Absicht herauszufinden, ob das vielleicht irgendwelche Spammer sind, die man ja auch auf eine Spamliste setzen konnte. Und manche E-Mails hätte man ja auch an eine Abuse-Ebene schicken können, je nachdem, welcher Anbieter es ist, von dessen Plattform diese E-Mails gekommen sind. Und bei der Überprüfung auf diese Dinge bin ich eben halt über diese Tatsache gestolpert. Und in dem Falle war es mir sicherlich, sag mal, schon erlaubt, das nachzusehen. Zumindest muss ich von einer gewissen Zivilcourage reden, die in diesem Falle aber auch richtig vor einen Erfolg hatte. Das stand mir also nur in Zusammenhang mit der Aufklärung zu. Sonst als Privatmann wäre das nämlich Erspähung von Daten gewesen und wäre eigentlich ein Straftatbestand gewesen. Und dieser Straftatbestand ist in dem Falle aber zur Aufklärung geheiligt worden. Sie wollten eben noch was erzählen. Was war dann später gekommen? Na, es ist jedenfalls so, dass ich im Februar 2003 telefonisch die ehemalige Sekretärin diesem Verein, die Andrea Kuhlmann, darüber informierte, also dass da eben sowas passiert ist. Und seitdem entwickelte sich zwischen uns zwar eine sporadische, aber über einen Verlauf von 7 Jahren immer intensivere freundschaftliche Verbindung. Am 2. August 2003, wie gesagt, wurde in der Bild Magdeburg auf Seite 3 ein Beitrag über mich veröffentlicht, Überschrift: Er ist Computerprofi bei der Bundeswehr, er enttarnt den Pornorichter. Und dabei hat man normalerweise gar nicht mal an den Zeugenschutz gedacht. 2005 leistete ich meine Zeugenaussage als einer von 12 Hauptzeugen vor dem Landgericht Magdeburg und kurz vor Ostern, als Quittung dafür, wurde mir aus politischen Gründen nach einem vorsätzlich subversiv von außen herbeigeführten Vorfall durch den Betriebsleiter Burkhardt das Betreten des Gefestigungszentrums der Bundeswehr in Letzlingen, wo ich seit 1997 als technischer Mitarbeiter angestellt war, verboten. Es wurden politische Gründe vorgegeben, die nicht näher benannt worden sind. Und nachdem ich bis 15. Mai 2005 bei voller Gehaltszahlung beurlaubt war, wurde mir gekündigt und eine Abfindung gezahlt. Sie durften das Grundstück nicht mehr betreten, bekamen Geld und durften zu Hause bleiben. Ja, genau. Ich durfte das Gefestigungszentrum Letzlingen nicht mehr betreten. Und Ende 2005 fand ich eine Anstellung bei KD Elektroniksysteme in Zerbst und wurde zuvor im Technologie- und Berufsbildungszentrum Magdeburg für ca. 3.000 Euro in SPS Step 7, also das ist Simatiker 7, geschult. Unmittelbar nachdem bei KD Elektronik die Produktionsaufnahme von Baugruppen für Bundeswehrfahrzeuge anlaufen sollte, also einer mir vom Gefestigungszentrum seit 97 vertrauten Arbeit, wurde ich von einer Mitarbeiterin, einer Frau Christine Schröder aus Dessau, unerwartet gemobbt und mir wurde trotz hervorragender fachlicher Eignung unter fadenscheinigen Vorwänden gekündigt. Im Sommer 2006 begann ich meine Einarbeitung bei Bethke & König Schweißtechnik GmbH in Magdeburg. Und nachdem ich auf den sehr erfolgreichen Eignungstest und besondere Fürsprache des Chefinstanzsetzers Kuno Richter hin reißend eingestellt wurde, kam es nach Schulung bei Schweißtechnischen Lehrstätten Magdeburg und nach ordentlicher Festeinstellung ab November 2006 dazu, dass mich ausgerechnet jener Chefinstanzsetzer, dem ich die reißende Einstellung zu verdanken hatte, plötzlich mobbte. Dafür gibt es unparteiische Zeugen unter den Mitarbeitern, wie zum Beispiel etwa Erich Schneck aus Magdeburg. Im Dezember 2006 tauchte plötzlich eine mir bis heute unbekannte Frau in der Firma auf und brüllte im Kundenbereich die Sekretärinnen und einen der Chefs, ich glaube es war wohl der Herr König, an, dass ich ein Schwein und Verbrecher sei und dass sie mich rausschicken sollen, damit sie mich zusammenschlagen kann. Nochmal langsam, dass diesen Teil nochmal langsam. Wer hat zu Ihnen gesagt, dass Sie Schwein oder Verbrecher wären? Diese unbekannte Frau, die im Kundenbereich vor den Sekretärinnen der Firma Bittke und König erschienen ist. Eine Fremde? Eine mir fremde Person und denen auch fremde Personen. Und daraufhin wurde mir auf Initiative des Herrn König zum 31. Dezember 2006 gekündigt. Im Februar 2007 wurde plötzlich und unerwartet meine damals bereits 9 Jahre glücklich mit mir zusammenlebende Partnerin Jeanette Meyer sehr komisch und es wurde in der Nacht vom 25. zum 26. Februar 2007 vorsätzlich ein Vorfall herbeigeführt, bei dem die Polizei eingreifen musste. Am 26. Februar musste ich das Haus meiner Partnerin verlassen. Über Nacht verlor ich praktisch eine Familie mit 2 Kindern. In das Haus hatte ich für meine Familie ca. 20.000 Euro und hunderte Arbeitsstunden investiert, damit aus diesem ehemals wie ein Abrissbau geschaffenen Gebäude ein passables Wohnhaus für die Familie werden sollte. Jetzt sagen Sie mal, was war das für ein Vorfall, der mit der Polizei da irgendwie im Zusammenhang stand? Frau Meyer war durch irgendwelche Personen, von wo sie eben halt keine Aussage zu gemacht hatte, so behandelt und beeinflusst worden, dass sie sich regelrecht psychotisch verhalten hat. Das heißt also, ich kam nach Hause, das Schlafzimmer war geräumt und ich kam hoch zu dem Kinderzimmer meiner Tochter, das Bett war hochgeklappt und die hatten sich in dem Zimmer von ihrem Vater verschanzt. Ihr Vater war zu der Zeit nicht da, der lag im Krankenhaus mit Herzinfarkt und die hatte die Tür verriegelt. Und als ich da klopfte und die machte da auf, da war die da drinnen, aufgedunsenes Gesicht, heraustretende Augen. Und da habe ich gefragt, warum verschanzt du dich hier? Na, ich weiß ja nicht, wie du drauf bist. Ja, wie soll ich denn drauf sein? Normal wie immer. Was ist denn los? und da wollte sie mir nichts sagen. Ich hatte sie am Arm ganz leicht gegriffen, was ist los? Aua, das Fuß mir weh, kam dann. War völlig psychotisch, hyperempfindlich und alles. Ich kann nicht, bis heute nicht nachvollziehen, was man mit dieser Frau gemacht hat. Und schließlich und letztendlich passierten dann sehr seltsame Dinge. Es war ja nur Februar gewesen, es war Frost. Und den kleinen Sohn im leichten Nachthemd bekleidet hat sie dann plötzlich mit runtergenommen, sie selber mit Bademantel bekleidet, ging die Treppe hinunter, tappte da so langsam die Treppenstufen raus. Die musste ja erstmal einen Gang vor, um zum Hoftor zur Straße zu gelangen. Und die war irgendwie benommen, die Augen starr nach vorne, ist die dann dahin gelaufen. Und ich bin dann raus, habe gesagt, Mensch, der Kleine holt sich doch hier in Tod, hier geht zurück und so. Da hat die sich regelrecht zurückschieben lassen, wie eine Marionette. Also richtig, die brauchte man bloß antippen und die ging genau in die Richtung, wo man den Finger hingedrückt hat. So, und als ich dann die losgelassen hatte, dachte, die geht alleine Treppe hoch, kehrte die wie ein Gummiband wieder um und ging wieder raus. Und ich konnte nichts anderes machen, als sie wieder reinholen, die Tür zu verschließen und danach ging sie erst hoch. Ich habe daraufhin erstmal die Stelle medizinische Hilfe angerufen, da ich glaubte, sie hat jetzt irgendwie einen Knacks weg. Und dann passierte aber noch etwas ganz anderes. Ich hatte bloß mitgekriegt, dass sie dauernd versuchte, irgendwo anzurufen und dann hatte meine Mutter angerufen und hatte mir offenbart, dass sie zwischendurch ein Gespräch mit meiner Partnerin geführt hatte. So, möchte jetzt nicht den ganzen Inhalt hier ausschweifend erklären, aber zumindest waren das ja bedenkliche Dinge und sie hat zu mir gesagt, pass auf, Jeanette hat irgendwelche Gründe, mich aus dem Haus rauszuwerfen, sie weiß aber nicht welche. Und ich soll bloß aufpassen, eine Frau kann es sehr leicht machen, ich bin ja mit ihr schließlich nicht verheiratet, ich bin zwar in dem Haus gemeldet, aber sie kann sich ja sehr leicht machen, kann der Polizei irgendwas erzählen. Also das glaube ich nicht. Nun ist es aber so gewesen, dass wir eine Telefonanlage im Hause hatten und auch oben in dem Zimmer, wo sie sich da verschanzt hatte, war ja auch ein Telefon, mit dem man ein Amtsgespräch führen konnte. Und als ich dann die Treppe hochging, kriegte ich auch gerade mit, dass sie da oben irgendwie eine Nummer ins Telefon reintippte, aber die Tür oben war verschlossen. Ich wusste aber, dass das Schloss oben bloß mit ganz dünnen zwei Schrauben da befestigt war und ich konnte dann eben halt die Tür einfach aus den Angeln heben, kam rein. Und in dem Moment riss ich ihr den Hörer aus der Hand und was war? Meine Mutter hatte recht, es war die Polizei dran. Und dann habe ich gesagt, nee, also das, was hier abläuft, das hat mit der Polizei nichts zu tun, das ist eine familiäre Sache. Und dann sagte der Beamte am anderen Ende, ja, dafür gibt es aber bei uns aber auch ein Dezernat. Da habe ich gesagt, nee, da haben wir keinen Bedarf. Es dauerte nicht allzu lange, weil ich ja die SMH angerufen hatte, es klappte vor dem Haus eine Tür, eine Autotür. Und ich ging hin. Statt der SMH stand aber ein Polizeistreifenwagen da, eine Frau und ein Mann. Und da wurde ich erstmal befragt, was los ist. Und dann habe ich denen diesen Sachverhalt erklärt, auch die ganzen Feinheiten, dieses ganze Drumherum, was jetzt hier den Rahmen aufsprengen würde. Aber die hatten sich dann entschlossen, dass die Frau hochgeht und mit meiner Partnerin da spricht. Und es dauerte nicht lange, dann kamen auf einmal die Schwägerin und der Bruder von meiner Partnerin an, beide dafür bekannt gewesen, dass die irgendwie schon längere Zeit Intrigen gegen uns geführt haben. Wir waren 2003 schon mal beinahe auseinander gewesen und es ging denen eigentlich bloß darum, dass die eben auf das Haus aus waren, was auf den Namen von Jeanette überschrieben worden ist im Jahr 91 und das ohne den Bruder zu befragen. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, es gab da verschiedene Feindschaften, die waren auch angestachelt worden, die sollten uns beide auseinanderbringen. Und ausgerechnet diese beiden, die uns feindlich gesinnt waren, tauchten da auf. Und ich hatte in dem Moment natürlich gedacht, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Schließlich und letztendlich hatte dann diese Schwägerin der Polizei wahrheitswidrig Dinge über mich erzählt. Und ich konnte da machen, was ich wollte. Ich habe da unterbrochen und zwischengeredet, das stimmt nicht und so weiter. Und da hat mir der Polizist dermaßen den Mund verboten, dass er auch noch gesagt hat, also wenn ich jetzt nicht Klappe halte, nehmen Sie mich sofort mit Handschellen mit. Ich konnte diese Sache nicht begreifen. Ich musste am nächsten Tag, die hatten mich ja dann erstmal in Ruhe gelassen, haben gesagt, kommt noch ein Anruf, dann wäre ich weg. Ich musste also am nächsten Tag erstmal zusehen, wo ich bleibe. Ich musste aus dem Haus raus. Und ich bekam nur eines zu erfahren, als die Ex-Partnerin zum Jobcenter gegangen war, am 26. Februar, das war ein Montag, da soll sie da im Amt zusammengebrochen sein. Und warum, weshalb, weswegen ist sie befragt worden? Und daraufhin hat man sie ins Frauenhaus in Magdeburg eingewiesen. Und es dauerte nicht lange, da tauchten also ihr Bruder, die Schwägerin und sie also in dem Wohnhaus da auf, packten die Sachen und dann weg. Und mir blieb nichts anderes übrig, als wegen dieser Unklarheit der Situation einen Rechtsanwalt aufzusuchen. Und ich war bei dieser Frau Nipolski in Magdeburg-Winkelmannstraße und habe diese Sache erklärt. Nun kam auch der Dr. Klaus mit hinzu und die hatten zu mir gesagt, ja, wenn die Dinge so liegen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich das Haus verlasse. Und man weiß ja nicht, warum sie ins Frauenhaus kommt, ob das wegen ihres Vaters ist, der sich mal seinerzeit an ihr vergangen hat oder warum auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls sollte ich das Haus räumen, sollte mir so schnell wie möglich eine Wohnung suchen. Aber wie sollte ich denn das machen? Letztendlich gab es eine Ausweichmöglichkeit, diesem Haus fernzubleiben, da die Jeanette und ihr Vater einen Bungalow in Plötzky besaßen. Und ich konnte da also rausziehen, konnte also erstmal dort übernachten und alles. Und ich habe dann an dem Tag dann begonnen, meine ganzen Sachen zusammenzupacken, Umzugskartons geholt und jedes Mal die 27 Kilometer nach Plötzky gefahren. Also ich bin wirklich zigmal gefahren. Ich habe so viel Benzingeld verfahren wie vorher noch nie. Und das ist eben alles da passiert so und da folgten noch viele andere Dinge. Ich möchte dazu jetzt nicht so weit ausschweifen, aber zumindest war es dann so, dass irgendwann mal die Jeanette wieder zu Hause war. Und eines Tages war sogar das Schloss ausgewechselt, sodass ich noch nicht mal mehr meine Sachen holen konnte. 3 Tage später hatte ich aber fatalerweise einen Brief von einer Rechtsanwältin. Ich möchte bitte in einem Zug innerhalb von 3 Tagen meine Sachen abgeholt haben. Das ist also im Prinzip da passiert. Also im März, wie gesagt, 2007 wurde ich also nach diesem Schicksalsschlag von einer christlichen Frau Ina Sophie Müller aus Plötzky liebevoll aufgefangen. Das kam dadurch, dass ich schon lange Zeit versucht habe, irgendwie christliche Kontakte wieder aufzubauen, weil ich zwar 92 getauft war, aber schon lange Zeit, also in der Familie auch das alles gar nicht mehr so verfolgen oder leben konnte. Und da fing ich erst mal wieder an. Und da wurde ich eben da gewissermaßen liebevoll aufgefangen. Und auch durfte ich am 29.03.2007 eine Einladung eines meiner ehemaligen Chefs von Bittker und König, also Herrn Reinhard Bittker, folgen und bei einem persönlichen Gespräch in seinem Hause in Pöten erfahren, dass er sehr viel von meinen fachlichen Fähigkeiten hält und mich gern eben wieder einstellen würde und auch weiter Schulungen gewähren würde. Leider stand dies nicht in seiner alleinigen Macht, sondern hing auch von dem zweiten Chef, Herrn König, ab. Auch war ihm klar, dass der Vorfall im Dezember 2006 mit der jungen Frau nichts mit mir und auch nichts mit meinem Verhalten zu tun hatte. Der Vorfall, wie auch das Mobbing durch den Herrn Kuno Richter, erschien ihm nahezu als Auftragsmobbing von außen. Die Beziehung der Frau Sophie Müller aus Plötzky, die mich erfolgreich aus dem seelischen Tiefschlag herausgeholt hatte, wurde im Verlauf einiger Monate plötzlich durch Angriffe von außen schrittweise zerstört. In der Nacht wurden unsere Fahrräder mehrfach stark beschädigt. Frau Müller wurde von Nachbarn plötzlich befremdlich angemacht. Schließlich wurden Nachbarn im Wohnumfeld von Ina Müller und ihren Eltern Birgit und Fried Wunderling sehr, sehr komisch. Unbekannte Anrufer haben völlig grundlos die Mitarbeiterin Frau Schmalz vom Jugendamt Schönebeck in die Wohnung der Frau Müller wegen ihrer damals 4-jährigen Tochter Anna geschickt. Und es wurde bei meiner Mutter in Thüringen angerufen, dass die Familie Wunderling einer Sekte beigetreten sei. Ina Müller veränderte sich plötzlich, lehnte mich ab, beendete durch Abortus eine gerade festgestellte Schwangerschaft und trennte sich von mir in verletzender, seelisch nahezu zerstörender Art und Weise. Landesjahres 2007 ergab es sich, dass ich jeden Donnerstag meine Kinder in Magdeburg besuchen und Lebensmittel von der Tafel aus Gommern mitbringen durfte. Meine frühere Partnerin Jeanette Meyer gewann mein Vertrauen wieder und erhielt auch für Notfälle den Schlüssel meiner Gommeraner Wohnung in der Albert-Schweitzer Straße 2. Im Februar 2008 begann ich eine Tätigkeit in den Niederlanden als Leiharbeiter und ich meldete mich schließlich ab April 2008 bei der Einwohnermeldebehörde in das Ausland ab. 2 Wochen nach Arbeitsaufnahme wurde plötzlich und unerwartet mein Konto bei der Sparda Bank gesperrt. Die Sparda Bank drangsalierte mich, indem sie widersinnig zum einen den Zugriff auf mein Geld verweigerte, andererseits mein persönliches Erscheinen und somit die Fahrt nach Deutschland forderte, um die Sache zu klären. So sah ich mich genötigt, einen langjährigen Freund, einen Herrn Hans Kuhnau, zu beauftragen und zu bevollmächtigen, die Sache zu klären, da ich ohne Geld nicht nach Deutschland kommen konnte. Es stellte sich jedoch heraus, dass Herr Hans Kuhnau mein Vertrauen unerwartet missbrauchte. Sie müssen dazu wissen, dass Herr Hans Kuhnau nicht nur 10 Jahre vom DDR-Stasi als eigenständiger Ermittler in der BRD war, sondern zeitweise auch Rundfunksprecher bei Radio DDR. Meine frühere Partnerin Janet Meyer verschaffte ihm Zugang zu meiner Wohnung und zu meinem Computer, auf dem sämtliche Schriftsätze und zahlreiche auf den PC eingescannte Dokumente bis zurück 1993 aus Archiven zurückverfolgt und reproduziert werden konnten. Herr Kuhnau erlangte so Zugang zu allen Daten bis hin zu vertraulichen Dokumenten, Unterschriftsdateien, Schriftwechseln und Bescheiden und hatte Zugang zu meinem Telefon- und Internetanschluss. Im April 2008 kam ich mit der weiter oben erwähnten ehemaligen Sekretärin des Vereines zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Frau Andrea Kuhlmann, zusammen und es schien für mich eine ganz unerwartet glückliche, starke und beständige Liebesbeziehung daraus zu entstehen. Alle bisherigen Schicksalsschläge konnte ich vergessen und es stand für mich fest, dass sie jetzt endgültig die Frau fürs Leben sein würde. Im gleichen Monat stellte ich auf einmal fest, dass meine Wohnung behördlich einfach geöffnet und durchsucht worden ist. Mir wurde auch ein Computer als Asservat entwendet und später defekt ohne Schadenersatz zurückgegeben. Mir wurde unterstellt, in meiner Wohnung müsse man zwingend Sprengstoffe und zum Herstellen von Bomben oder Waffen geeignetes Material finden. Völlig undokumentiert, jedoch wurde mir auch ein teurer Vorwerkstaubsauger entwendet, der noch in Garantie war, als hätte man darin Reste von Sprengstoffen und so weiter nachweisen wollen. Im Februar 2008 wurde ich plötzlich damit konfrontiert, dass meine frühere langjährige Partnerin Janet Meyer, die mich nach Beendigung der Beziehung mit Ina Müller-Reißen zurückgewinnen wollte, plötzlich ganz unerwartet handelte und mich mit einem Brief bösartigen Inhalts konfrontierte. Womit genau? Bitte? Mit einem was? Brief bösartigen Inhalts. Ach so. Mich erreichte in den Niederlanden neben diesem Brief erneut wie 2007 schon einmal die polizeiliche Vorladung zur Vernehmung als Beschuldigter. Ich soll gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Mir war völlig unklar, wieso ich solcher Dinge beschuldigt wurde. Das kann einem ja nicht einfach so passieren, damit muss man ja irgendwas gemacht haben. Und mit Waffen hatte ich nichts zu tun. Bei der Polizei wurde mir und den Beamten offenbar, dass der Vater, der Janet Meyer, 2 aus seinem eigenen Sammlerbesitz stammenden Kalaschnikow-Patronen vorgelegt hatte. Nach falscher Behauptung der Anzeigenerstatter, diese scharfen Patronen stammten aus meinem Besitz, habe ich dies widerlegt und darauf hinweisen können, dass Herr Meyer selbst zu Hause in einer spanischen Wand versteckt eine unvollständige Kalaschnikow besaß. Gleichzeitig wurde erstmals der Polizei mitgeteilt, dass der Vater von Janet Meyer seine Tochter Janet früher über einen Zeitraum von 4 Jahren oft vergewaltigt bzw. missbraucht hatte. Ein Urteil des Amtsgerichts Magdeburg richtete sich schließlich gegen Janet Meyer mit einer Geldstrafe von 450 Euro wegen falscher Beschuldigung, dass ich gegen das Waffengesetz verstoßen haben sollte. Seltsamerweise wurde ihr das Geld von anderer Seite erstattet. Ich erfuhr nicht, woher sie das Geld bekam. Und dazu gibt es ja auch ein Urteil zu dieser ganzen Geschichte, wo ich dann eben freigesprochen war, unter 127 JS38363-7 Amtsgericht Magdeburg. Im Mai 2008 wurde ich plötzlich damit konfrontiert, dass bei der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt bei Frau Lissy Herrmann ein Fax eingegangen sei, das Urkunden fälschlich in meinem Namen verfasst wurde und in welchem gedroht wurde, ich würde nur noch einmal aus den Niederlanden zurückkommen, um Janette und die Kinder umzubringen. Dieses Fax hat jedoch Hans Kuhnau geschrieben und von seiner E-Plus-Mailbox an das Faxgerät der Interventionsstelle gesandt. Wer war dieser Mann? Das war ein ehemaliger Freund, der die Seiten gewechselt hat. Herr Hans Kuhnau. Und der hatte auch Zugang gehabt zu meiner Gomeraner Wohnung, weil die Janet Meyer Schlüssel zu dieser Wohnung hatte, auch als ich in Holland war. Und der hat diese Morddrohung verfasst und dass es so aussah, als ob Sie das geschrieben hätten. So sieht die Sache aus. Ja, also wie gesagt, eine Kopie mit der von der Telekom mitgesandten Kennung der E-Plus-Mailbox des Herrn Hans Kuhnau liegt auch in der Akte des für das jährige Holland zuständigen Amtsarztes Dr. Preisler in Gentin. Am 19. Juni 2008 musste ich aus den Niederlanden zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht bzw. vor dem Familiengericht erscheinen. Während der vorangegangenen Wochen wurde ich von Frau Andrea Kuhlmann mit dem Rechtsanwalt Volker König aus Schönebeck zusammengebracht, der mir helfen wollte. Nachdem er gegenüber allen möglichen Stellen als mein Rechtsbeistand ausgewiesen war, konfrontierte mich Herr König damit, dass er das Mandat niederlegen wollte, weil in einer Akte etwas von PsychKG stand und ich ihm das verschwiegen hätte. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas vom PsychKG gehört und es war sehr schwer, Herrn König dies glaubhaft zu machen, damit er mich endlich mal darüber aufklärt, was das überhaupt ist, was das überhaupt bedeutet. Niemals wurde ich einem solchen Verfahren unterzogen, was auch immer das ist, und worin das auch bestanden hätte, und hatte dafür auch keinen Anlass geliefert. Doch wie kam so etwas in eine gerichtliche Akte? Herr König verteidigte mich am 19.06.2008 vor dem Familiengericht Magdeburg und es kam zu einem Vergleich. Obwohl das Fax von Herrn Kuhnau stammte, nicht von mir unterschrieben war und auch die sich niederländisch lesende Adresse gefälscht war, nahm das Gericht dies für bare Münze und verurteilte mich zu einer Bannmeile. Das heißt, also ich durfte mich also nicht mehr als 200 Meter dem Haus oder meiner Ex-Partnerin nähern oder den Kindern nähern. Ich durfte nicht anrufen, ich durfte keine E-Mail-Verbindung aufbauen, nichts. Interessant dabei ist, dass das Amtsgericht Magdeburg grundsätzlich keinerlei per Fax eingehende Dokumente wie Anträge und so weiter ohne weitere Legitimation akzeptiert. Hingegen aber eine als Fax eingegangene anonyme Drohung mit falschem Absender ohne Unterschrift zum Anlass nimmt, gegen mich zu verhandeln. Wieso besteht dieser Rechtsnachteil ausgerechnet gegen mich, bei mir anders zu handeln? Der Richter Leopold und Staatsanwalt Regel taten dies ab November 2008 in anderer Sache auch. Bis Juli 2008 gingen plötzlich im Büro meines niederländischen Arbeitgebers in Action in Schiedam mehrfach sehr seltsame Faxsendungen ein, deren Absender Herr Hans Kuhnau aus Magdeburg war. Sowohl diese Faxe, deren Inhalt ich nie vollständig zur Kenntnis bekam, wie auch die Tatsache, dass ich meinen Jahresurlaub verbrauchen musste, um die Termine in Deutschland wahrzunehmen, haben den Personalchef Erwin Bergacker von In Action verunsichert. Ab August 2008 bekam ich vor allem deshalb keine Arbeitsaufträge mehr und nicht etwa nur aus der beginnenden Wirtschaftskrise heraus. So wurde ich trotz guter Arbeitsleistungen als erster von allen deutschen Kollegen am 2.8.2008 nach Deutschland zurückgeschickt. Und da ich jedoch aus notwendiger Absicht in den Niederlanden zu bleiben und wegen eines Problems mit der Arge Burg aufgrund nicht Anerkennung doppelter Haushaltsführung nach der Arbeitsaufnahme in Deutschland aufgeben musste, war ich in Deutschland wohnungslos und musste vorerst bei Frau Andrea Kuhlmann wohnen. Das ist die ehemalige Sekretärin von dem Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Ne? Die abschließende Beräumung und Renovierung meiner vorherigen Wohnung in Gommern hatten jedoch die Eltern der Andrea Kuhlmann bis zum 31.07.2008 durchgeführt. Es war mir im Nachhinein völlig unverständlich, warum vor allem Herr Kuhlmann, als ehemaliger Mitarbeiter, wie gesagt, von der SWB, nicht vermittelte, dass ich diese Wohnung behalten könnte, zumal er beste Beziehungen zu WWG, also Wohnungswirtschaftsgesellschaft Gommern, und SWB, also Schönebecker Wohnungsbaugesellschaft, hatte. Beide unter gemeinsamer Geschäftsleitung, also eine und dieselbe Chefin, eine und dieselbe Vorstand. Und bei letzterer hatte ich bis Mai 2011 eine Wohnung, aber mit befristetem Mietvertrag. Schließlich war er eben der ehemalige Mitarbeiter, also Klempner, KWV und so weiter nannte sich das früher, und holte mich stattdessen nach Schönebeck. Und da muss man sich auch mal fragen, warum hat denn der mich nach Schönebeck geholt? Ich hätte ja in Gommern auch wieder wohnen können, ich hätte auch die Wohnung behalten können. Aufgrund der Umstände, dass Andrea Kuhlmann ohnehin meine Partnerin war und seit Juni 2008 gar von mir ein Kind erwartete, war dies jedoch eine für jedermann augenscheinliche und klare Lösung. Warum sollen die mich nicht bei sich wohnen lassen, ne? Also seit November 2010 jedoch wird dies durch die Rechtsanwältin Martina Mechel aus Quedlinburg, dem früheren Tätigkeitsbereich des oben angeführten Jugendrichters Nowinski, völlig anders dargestellt. Also Frau Andrea Kuhlmann hat wegen einer anderen Sache, die ich noch erläutern werde, es ging nämlich um die Kindschaftssache, für die Andrea Kuhlmann arbeiten müssen, die kommt aus Quedlinburg, aus demselben Amtsbereich, wo dann der Jugendrichter Nowinski war und auch ihn vertretende Rechtsanwälte. Da schließt sich irgendwo der Kreis auch, ne? Im Oktober 2008 wurde ich plötzlich in einem Brief vom Strafrichter Leopold zu meinem größten Erstaunen beschuldigt, ich soll, so sinngemäß, einer Person gedroht haben, ihr eine Paketbombe zu schicken. Die darin benannte Frau Katrin Hühner, einer Nixnet GmbH, war mir völlig fremd. Ich habe diesen Namen noch nie zuvor gehört. Meine Gegendarstellung verhinderte nicht, dass ich am 3. November 2008 für das Strafgericht Burg geladen wurde, nach der Verlesung eines unglaublich langatmigen und sich regelrecht depressiv krank anhörenden Brieftextes wurde ich nicht mehr angehört und trotzdem ich das nicht geschrieben habe, verurteilt. Das Schreiben war nicht von mir unterschrieben, es war wieder einmal ein Fax, wo in der Vorlage meine Unterschrift mit deutlich anderem Maßstab, als es meiner natürlichen Handschrift entsprach, aus einem anderen Dokument augenscheinlich heraus einkopiert war. Dem nicht genug habe ich wieder mal vergebens versucht, dagegen in Berufung zu gehen. Einen Rechtsanwalt konnte ich bezahlen, Die schriftliche Ausfertigung des Urteils enthielt für mich sehr demütigende Ausführungen darüber, dass das Gericht mir keinen Glauben schenkte. Haben Sie diese Akten heute alle noch, diese ganzen Verurteilungen? Nein, diese Akten sind mir entwendet worden. Und zwar war ich nämlich 2010 für 12 Wochen in einer Klinik gewesen. Und als ich zurückkam, war in dem Keller, wo ich meine Akten gelagert habe, die ich in der Wohnung nicht unterbringen konnte, eingebrochen worden und über die Hälfte zerfledert und auch weg. Wie lange ist diese Verurteilung her, die letzte? Mit diesem? Das war vom 3. November 2008. Ja, dann könnten Sie das theoretisch bei Gericht neu anfordern. Könnte ich machen. Also einmal sind Sie verurteilt worden wegen dieser Drohung aus den Niederlanden, so war es wohl, nicht wahr? Nee, diese Drohung ist von einem deutschen Fax abgeschickt worden, während ich schon in den Niederlanden war. Ach so, ja, das war die erste Drohung. Da hieß es, Sie hätten vorgehabt, Frauen und Kinder umzubringen. Das ist sehr verwirrend, muss ich zugeben. Sie verwechseln nämlich deswegen auch gerade mal das Fax an Lizzy Herrmann und das Fax an eine gewisse Nextnet GmbH. Aber diese Nextnet GmbH hatte in der Zeit Post an meine Wohnanschrift in Gommern geschickt, wo ich überhaupt gar nicht sein konnte, wo aber der Hans Kuhnau, weil die Frau Meier einen Schlüssel hatte, Zugang hatte. Also kurz gesagt, sind Sie zweimal wegen Morddrohungen verurteilt worden, wo Sie niemanden gedroht haben? Einmal. Einmal wegen dieses Faxes? Da wollten Sie Frau und Kinder umbringen. Das war eine Verfügung, nicht? Da hat der Rechtsanwalt einen Vergleich rausgemacht. Und ich habe aber damals nicht gewusst, was der für eine Bedeutung hat und welche Nachteile das hat, dass ich im Endeffekt dann auch Schwierigkeiten hatte, den Umgang mit meinen Kindern herzustellen, was mir aber auch laut Gesetz zusteht. Und weil das eben halt so weit gekommen ist und ich auch mit dem Familienrichter Alter nicht so richtig übereingekommen bin, hat sich dann eben ergeben, dass ich meine Kinder seit Juli 2009 nicht mehr gesehen hatte, dann 2010 einmal im September und jetzt 2011 am 29. August. Und kamen denn später noch irgendwelche Repressalien nach der Verurteilung mit dieser angeblichen Paketbombe? Ja, es war so gewesen, dass ich dagegen in Widerspruch gegangen bin. Ich habe es sogar unternommen, bin nach Stendal zum Staatsanwalt gefahren, zu einem Herrn Riegel, und habe ihm das erklärt, dass das gar nicht an dem ist, dass ich das Ding gar nicht geschrieben habe. Und ich, bevor ich überhaupt zur Verhandlung musste, ja vernommen worden bin, also schriftlich vernommen worden bin, und habe darauf auch reagiert, dass das auch gar nicht sein kann, denn es war ja auch nachweisbar, wann ich wo in den Niederlanden war. Und es ist ja wohl schwerlich möglich, von den Niederlanden aus einen Fax abzusenden mit einer deutschen Festnetz- oder einer deutschen E-Plus-Nummer. Ja. Und das war ja unmöglich und das wollten die eben halt nicht wahrhaben. Ja, denen ist das völlig egal, wo der Absender das gemacht hat. Wenn ich beschuldigt werde, auch wenn keine Unterschrift von mir drunter ist, oder zumindest keine, die handschriftlich eingesetzt ist, sondern einkopiert ist, bin ich dran. Ja, was ereignete sich dann noch so alles? Na, wie gesagt, der Richter Leopold, der stellte sich ja dumm und ignorierte die heute technischen Möglichkeiten. Er verdrehte meine Aussage, dass das einkopiert ist, missachtend dahingehend, dass ich gesagt hätte, ein anderer hätte meine Handschrift nachgeahmt. Also ich habe sehr oft beobachtet, dass meine Aussagen sinnverdreht worden sind. Wenn ich von einkopiert rede, sagen die nachgeahmt. Wenn ich jetzt eine Aussage mache, wo ich genau weiß, man muss genau das hören, was ich gesagt habe, da haben die Dinge sowas von durcheinander gewürfelt. Es war wirklich nicht möglich, Gehör dahingehend zu kriegen, dass man auch hört, was ich sage. Ja. Abgesehen von möglichen Verwirrungen, weil das ja viele Fakten sind, die hatten wir ja eben auch, aber ich passe da auf. Ja, und wie gesagt, er hat das eben missachtend umgedreht. Also niemals habe ich hier so etwas gesagt, denn nachgeahmt bedeutet per Hand nachgeschrieben. Ich erkannte, dass die Unterschrift mit falscher Skalierung einkopiert wurde. Und jedermann weiß, dass ich mich sehr gut ausdrücken kann und es zuweilen genauer geht. Und das erscheint mir als Willkür. Und warum wird hier wieder ein Fax ohne weitere Legitimation als Beweismittel genommen, das ich gar nicht gesendet haben kann und ein Amtsgericht ein Fax auch nicht akzeptiert zur Antragstellung? Im Januar 2009 wurde meine seit dem 11. August 2008 begonnene Anstellung als technischer Mitarbeiter der Schweinemastanlage Stresow beendet. Ich wurde ALG-2-Empfänger. Eine in dieser Zeit im Landkreis Genzin im Ort Drizel bewohnte Dienstwohnung musste ich wieder auf eigene Kosten beräumen. Nach kurzem Zusammenleben mit Andrea Kuhlmann in Schönebeck in der Willi-Sonnenberg-Straße 15 vor und nach der Geburt unseres Sohnes Christoph Kuhlmann am 22.01.2009 verschaffte mir Herr Hermann Kuhlmann eine Wohnung über die bereits erwähnte SWB in Schönebeck. Kaum konnte ich in dieser Wohnung wohnen, wurde ich von Andrea Kuhlmann und ihrer gesamten Familie in zunehmendem Maße gemobbt. Über die Einzelheiten ist ein 12-seitiges Protokoll vom März 2010 verfügbar. Die meine Interessen vertretende Rechtsanwältin Iris Wagner-Pfohl aus 3912 Magdeburg hat wegen der aus diesem aufsehenerregenden Protokoll ersichtlichen Grausamkeiten des Mobbings durch diese Familie erkennen müssen, dass uns ein wichtiges Rechtsmittel fehlt und in diesem Falle ein Präzedenzfall dringend notwendig wäre. Interessant ist, dass Frau Andrea Kuhlmann, die seit ihrer Berufsausbildung als Wirtschaftskauffrau noch nie richtig durchgehend einen Job hatte und in den wenigen Einstellungen zumeist nur auf 400-Euro-Basis arbeitete, plötzlich ohne Lottogewinn oder Ähnliches über so viel Geld verfügte, dass sie sich sowohl über Amazon wie auch andere Quellen über 900 Film-, DVD- oder Gesamtausgaben indessen wegen des Sammlerwertes im Wert eines Nobelfahrzeugs Porsche, wie sie es selbst da ausdrückte, leisten konnte. Trotzdem, ich am ALG, also sie im ALG-2-Bezug nach ALG war, leistete sie sich monatlich bis zu über 100 Euro für beispiellose Sammeleinkäufe bei Amazon. In ihrem Online-Einkaufswagen stehen und standen Abrufartikel im Wert von vielen tausend Euro. Vor ihren Freunden ist ihr Amazon-Zugang offen mit einem bestimmten Login. Es stellt sich für mich die Frage, bezahlt jemand Andrea Kuhlmann dafür, dass sie mich auftragsgemäß so behandelt und missbraucht hat? Führt die Spur nach Quedlinburg. Immerhin wird sie von einer Anwältin aus Quedlinburg vertreten, die meines Wissens auch 2005 mit dem Verteidiger des Andreas Nowinski in Verbindung stand. Warum sucht sich eine Frau aus Schönebeck ausgerechnet eine Anwältin in Quedlinburg, wo wir doch in Magdeburg indessen gute Anwälte haben? Andrea Kuhlmann war immerhin die Sekretärin des Björn Schulz, dem besten Freund von Andreas Nowinski. Nachdem ich die Anzeige aufgegeben habe, hat Andrea Kuhlmann in dem Verein aufgehört. Ihr bester Freund Enrico Dömland, wohnhaft am Vorhorn 4 in 3924 Magdeburg, hat seinerzeit Herrn Björn Schulz nach Quedlinburg und zurück mit seinem eigenen Fahrzeug chauffiert. Und die haben damals von der Jugendhaftanstalt Jungen mitgenommen, die Björn Schulz zu Hause missbrauchte. Es ist mir unverständlich, dass Enrico Dömland als einigermaßen intelligenter und nach außen integer erscheinender Mensch nicht selbst darauf gekommen ist, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ich glaube auch nicht mehr, dass Andrea Kuhlmann nichts davon gewusst hat. Ihr Vater, Herr Kuhlmann, hat sein Gewerbe als Klempner verloren und suchte seit Jahren schon nach einer neuen Geschäftsidee, um zu Geld zu kommen. Als seine Firma durch einen Betrug pleite ging, hat Andrea mit einer Tätigkeit auf der Expo 2000 so viel Geld verdient, dass sie ihre Familie ernähren konnte, deren Konten aber alle gesperrt waren. Auf der Expo 2000 lernte Andrea den Enrico Dömland kennen. Interessant ist dabei, wie eine bis heute bestandene extrem innige Verbindung zustande kam, zumal Enrico Dömland sich dazu bekennt, homosexuell zu sein. Mit den Eltern der Andrea versteht er sich bestens. Herr Kuhlmann und seine Familie gehen seit dem Betrug durch einen Kunden moralisch gesehen über Leichen. Ich kenne seinen Hass auf alle Menschen sehr gut, er tritt prollig auf und wirkt depressiv, gleichzeitig wieder aggressiv und wieder verbittert. Meine Anwältin liegt seit August 2010 eine von ihm gegen mich geäußerte Morddrohung vor, weil ich zu viel wusste. Herrn Kuhlmann halte ich für fähig, mit allem Geschäft zu machen. Hingegen brüllt er am allerlautesten, dass mein Kinderschänder noch vor dem Tätigwerden der in seinen Augen unfähigen Justiz umbringen und sofort in einem Loch zusammen mit Schnellkomposter verscharren sollte, dass auch die Polizei keine Spuren mehr findet. Er hatte aber noch 2002 im vermutlichen Wissen um die gewisse Bonität des als gemeinnützig eingetragenen Vereins zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit e.V. sein ehemaliges Büro hinter einer der Schulen in Schönebeck am Suhlgraben zur Verfügung gestellt. Gegenwärtig führt die Frau Kuhlmann über die Rechtsanwältin Martina Michel aus Quedlinburg einen erbitterten Krieg gegen mich und alles wird auch moralisch auf dem Rücken unseres gemeinsamen Kindes ausgetragen. Allerdings gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ich möglicherweise gar nicht der Vater dieses Kindes bin. Die Verleumdungen in den Schreiben der Frau Mechel zielen darauf ab, mich für geisteskrank und unzurechnungsfähig hinzustellen. Nur so könnte ich vermutlich als möglicher Zeuge für weitere Dinge ausgeschaltet werden. Hinzu kommt, dass eine angebliche Freundin, Marion Friedrich aus Magdeburg, der Andrea Kuhlmann ständig gefälschte SMS- und E-Mail-Kopien zur Verfügung stellt, die von mir stammen sollen. Frau Martina Mechel hat an das Amtsgericht Schönebeck schriftlich massive Verleumdungen gegen meine Person gesandt, um mich vor dem Gericht und anderen verächtlich zu machen. Zum einen wurde wahrheitswidrig an das Gericht geschrieben, dass ich in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Gewahrsam sei. ob soll ich auf dem PC der Andrea Kuhlmann einen Trojaner installiert haben, um Zugriff auf ihre E-Mails zu haben. Die Palette der Verleumdungen reicht bis dahin, dass ich Andrea Kuhlmann zur Partnerschaft gezwungen oder sie bedrängt hätte und dass sie mich nicht aus partnerschaftlicher Zuneigung heraus zeitweise bei sich wohnen ließ, sondern nur aus dem Grunde, damit ich nicht obdachlos auf der Straße sitze. Dies alles widerlegt sich für den gesunden Menschenverstand aus dem Protokoll vom März 2010. Das ist das Protokoll, was ich angeführt habe. Vom 4. August bis 24. Oktober 2010 war ich zu einer notwendigen Kurtherapie, weil die im Jahr 2009 abgelaufenen und von Andrea Kuhlmann und ihrer Familie hervorsätzlich herbeigeführten Mobbingverhaltensweisen mich seelisch völlig zu Boden gedrückt haben. Während dieser Zeit wurde in meinem Keller eingebrochen und alle seit meinem Umzug von Gommern bzw. Drezel dort verpackt eingelagerten Kartons aufgerissen und alles Unterste zu Oberst gekehrt. Mir fiel beim Aufräumen und Neuordnen meiner völlig zerfledert vorgefundenen Ordner und Unterlagen auf, dass samt und sonders alles Material, was mit der Sache Nowinski und Schulz zusammenhing, entwendet wurde. Dass mir zudem auch noch eine für einen weiteren Wohnungswechsel oder zur Versteigerung über eBay sorgfältig verpackte Brockhaus-Enzyklopädie, 44 Bücher, gestohlen wurde, sei dabei nur der Vollständigkeit halber am Rande erwähnt. Im November 2010 deckte ich auf, dass eine Gerichtsvollzieherin, Brigitte Pohlmann aus 39288 Burg, trotz Bezahlung einer Schuld von etwa 169 Euro auf ihr Konto über das Amtsgericht Burg eine eidesstattliche Versicherung an die Schufa melden ließ. Darüber wurde ich nicht unterrichtet. Dies führte dazu, dass ich seit 2008 in erhebliche Probleme geraten bin. Nach meiner Rückkehr aus den Niederlanden im August bekam ich bei keiner Sparkasse oder Bank mehr ein Konto mit EC-Karte, wodurch ich theoretisch für den bundesweiten Arbeitseinsatz in der Zeitarbeit oder auch anders völlig ausgeschlossen war. Es war für mich mysteriös. Niemand glaubte mir, dass ich keine EC-Karte bekomme und ich bekam keine klare Auskunft der Bank, warum ich so diskriminiert werde. Trotzdem ging ich 2010 in die Zeitarbeit und bekam jedoch solche Scherereien bis zu der Problematik, dass man mir einen ganzen Monatslohn schuldete und ich am 10.03.2011 zum Arbeitsgericht nach Jena geladen war. Auch als ALG-2-Empfänger war es mir nicht möglich, eine preisgünstigere Wohnung bei anderen Wohnungsanbietern zu bekommen. Überall wurden Mietanträge abgelehnt wegen negativer Schufa. So war ich gezwungen, durch Seilschaften und Sonderabsprachen des Herrn Kuhlmann, wie bereits erwähnt, mit seinen besten Freunden bei der SWB eine Wohnung zu bekommen. Der Mietvertrag war jedoch befristet und musste immer wieder verlängert werden. Nachdem Andrea Kuhlmann mich seelisch völlig zerstört und die Beziehung zum 27. Dezember 2009 beendet hatte, setzte sich Herr Kuhlmann auch dafür ein, dass der Mietvertrag nicht mehr verlängert wurde und ich über eine Rechtsanwältin klagen musste, dass der Mietvertrag duldungsweise verlängert wird, bis ich eine andere Wohnung bekommen habe. Indessen hatte ich über das Amtsgericht Burg erreicht, dass der Schufa-Eintrag gelöscht wird. Bisher wurde ich für die mir entstandene ungerechtfertigte Diskriminierung nicht entschädigt. Des Weiteren lief ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt unter der Geschäftsnummer 225 UJS 4735/11 wegen Fälschung beweiserheblicher Daten. Ständig lässt ein Unternehmen eintragen, dass ich in Oberend 27 98673 Eisfeld gewohnt hätte und ein Täter während meines Aufenthalts in den Niederlanden unter Benutzung dieser Anschrift in meinem Namen von Deutschland aus bei einem Internetanbieter einen Vertrag abgeschlossen hat. Nun klagt der Internetanbieter über das Amtsgericht Hildburghausen von mir über die Adresse meines Vaters Geld ein. Das 12 Seiten umfassende Protokoll vom März 2003 kann nachgereicht werden, also es ist jedoch unter einem anderen Aspekt offen emotional geschrieben und lässt zunächst keinen Rückschluss darauf zu, dass die darin beschriebene Ablaufgeschichte Teil eines großen Ganzen in diesem roten Faden ist. Darum sehe ich auch eine Gefahr, dass die eigentlichen Dinge aus den Augen verloren werden können, als würde man, sag mal, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ne? Also wer also psychologisch oder psychiatrisch geschult ist, erkennt daraus erhebliche Auffälligkeiten bei der Frau Kuhlmann, die sich gewisse Leute wiederum für Geld zunutze machen können. Denn sie selbst sagte immer, es ist alles eine Frage des Preises. Ja, also das kann ich erstmal so weit zu diesen ganzen Dingen sagen. Und dann kam auch irgendwann die Sache mit dem Handy und dem Polizeieingriff, von dem Sie kürzlich noch erzählten. Das ist jetzt auch kürzlich gewesen. Das ist auch das, was ich jetzt bereits mal schriftlich habe zukommen lassen. Ja, das ist ja auch... Sie hatten eine Autofahrt gehabt, fuhren bei der Polizei vorbei, hatten aber nur dieses Gerät von der Windschutz... Ja, es war tatsächlich so, dass ich dieses Navigationsgerät von der Frontscheibe runtergenommen hatte. Und dann bemerkte ich, wie ich die Brücke befuhr, dass hinter mir ein Polizeiauto fuhr, wo im Spiegel lese richtig plötzlich stand, halt Polizei. Und als ich dann angehalten habe, ich konnte es eigentlich fast nicht glauben, dass sie das an so einer gefährlichen Stelle machen, da haben sie mir vorgeworfen, ich hätte doch eben ein Handy am Ohr gehabt. Ja, und es ist dann immer halt so gewesen, dass ich mich dagegen gewehrt habe, das stimmt doch gar nicht, ich benutze im Auto entweder den Handy-Lautsprecher als Freisprecheinrichtung oder ich habe auch eine Bluetooth- bzw. eine drahtgebundene Freisprecheinrichtung im Headset und normalerweise habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht telefoniert. Das Einzige, was ich eigentlich machen konnte, war beim Handy-Anbieter den Einzelgebührennachweis anzufordern, wo ich zumindest nachweisen konnte, dass ich selber keine Gespräche aufgebaut habe. Ankommende sind da leider nicht aufgeführt, aber die Polizei war vor Ort nicht gewillt, in das Handy reinzugucken, wo ja normalerweise eine Verbindungsübersicht zum Beispiel enthalten ist. Ne? Und diese Verbindungsübersicht hätte normalerweise auch so schnell gar nicht gelöscht werden können, aber vor Gericht haben sie das natürlich anders gesehen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in das Protokoll reinschaue und bei letzter Anrufe zum Beispiel und gewählte Nummern, da sehe ich praktisch hier diese Rufnummer und das ist alles zum Beispiel drin und ich kann dann aber auch die Anrufdauer zum Beispiel des letzten Anrufs und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen und könnte das auch jedem zeigen, aber wie gesagt... Und wahrscheinlich auch angenommene Anrufe. Für voll haben wollen. Und angenommene Anrufe wahrscheinlich auch. Naja, genau so. Und dann ist das nächste gewesen, ich habe den Leuten dann hinterher den Navi gezeigt, das ist das Ding, was sie da gesehen haben. Vor Gericht haben sie gesagt, das sei ein Handy gewesen, was ich gezeigt hätte, weil das Ding entfernt aussieht wie ein iPhone. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich habe noch währenddessen die diese Anzeigenaufnahme gemacht haben und nachdem mich der Beamte Klaus Kruse, Polizeimeister ist das wohl, PM, in den Bauch geboxt hatte, der ist ja aggressiv geworden. Der ist plötzlich richtig auf mich zugegangen. Man sagt dazu, sag mal, die 60 Zentimeter Intimbereich unterschritten, Bauch an Bauch, Box, Box, Box, und wollte mich provozieren, zurückzuschlagen. Und es war natürlich schwer, das nicht in Verteidigung zu machen. Nochmal, halt, nochmal langsam. Wer hat wen gegen den Bauch geboxt? Dieser Polizist Klaus Kruse. Ja. Und dieser Herr Kruse ist mir auch schon früher in anderer Sache in Erscheinung getreten, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nochmal, der Polizist kam auf Sie zu und hat Sie gegen den Bauch geboxt? Ich stand zwischen meinem Auto und dem Polizeiauto. Sein Kollege hatte meine ganzen Dokumente und Unterlagen und schrieb gerade einen Datenerfassungsbeleg für eine Bußgeldansache, für etwas, was ich gar nicht gemacht habe. Und ich habe natürlich mit den Beamten sehr heftig Fraktur gesprochen. Schließlich, da kam dann auch eine richtige Schimpferei dabei heraus. Ich habe dann mein Handy genommen, was auf dem Beifahrersitz lag, und habe dann die 110 angerufen, wo ich wusste, dass sich dann das Revier Bernburg meldet. Habe denen gesagt, hier ticken zwei Beamte aus, bezichtigen mich hier am Auto, beim Autofahren telefoniert zu haben mit Handy am Ohr. Und das ist überhaupt gar nicht wahr. Und da hat er mir geraten, hinterher Dienstaufsichtsbeschwerde zu machen. Ich bin dann also, nachdem ich meine Papiere wieder hatte, kehrt gefahren zur Polizei. Und die hatten mich zwar erst eine Weile verfolgt, aber sind dann woanders abgebogen. Und ich habe dann Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Ich habe am nächsten Tag mit dem Vorgesetzten, einem Herrn Tretzlaff, gesprochen. Und der wollte sich die beiden vorknüpfen. Und er hat gesagt, dass der Datenerfassungsbeleg noch nicht abgegeben sei. Aber er hatte mich angelogen. Denn 4 Tage später erhielt ich vom Technischen Polizeiamt Magdeburg Bußgeldstelle den Anhörungsbogen dazu. Ich habe den wahrheitsgemäß beantwortet. Trotzdem wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet zu 62 Euro. Man hat einfach noch Geld dazu gedichtet, also noch mehr Geld dazu haben wollen. Und ich habe mich dann beschwert bei derjenigen, wie kommen sie dazu? Na, ja, es gibt doch zwei Zeugen, die gesagt haben, das sind die zwei Polizisten, haben gesagt, sie waren das, also waren sie das, ja. So. Und das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen und da bin ich vor Gericht gezogen. Und nun ist ja einiges abgelaufen da vor Gericht und dazu gibt es ja diese Dienstaufsichtsbeschwerde, die gegen das grob raudihaft ausfallende Verhalten des Richters Bruns und vorsätzlich unfaire, den Betroffenen, also mich, würdelos drangsalierende Verhandlungsführung am Amtsgericht 39218 Schönebeck vom 3.1.2012 während der Verhandlung zum Aktenzeichen 6, Ordnungswidrigkeit, also OWI 729 JS 355-85 Schräger 11 in Klammern 327 Schräger 11 und somit Verstoß gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland wegen Demütigung. Augenzeuge Michael Kauer, Angestellter des bischöflichen Ordinariats Magdeburg, Leibnizstraße 42 in 39104 Magdeburg. Dann habe ich jetzt an die Präsidentin geschrieben, sehr geehrte Präsidentin, am 3.1.2012 erschien ich gemäß Ladung zur anberaumten Verhandlung um 13 Uhr in Begleitung des oben genannten Zeugen vor dem Amtsgericht Schönebeck. Nachdem ich bereits über die Beschwerdestelle der Polizei, Sachbearbeiter ist Herr Senkpiel-Tügel, das Verhalten zweier Polizisten aus dem Revier Schönebeck anzeigte, mich völlig tatsachenwidrig mit einer Geldbuße bedrohten Ordnungswidrigkeit zu bezichtigen, fand diese Verhandlung statt. Wie auch durch den Zeugen Michael Kauer jederzeit bestätigt werden kann, schien der Richter nicht nur nach einem festgelegten Schema rein technisch und ohne jede tiefergehende Wahrheitsfindung zu entscheiden. Er verbot mir an entscheidenden Stellen zwingend notwendiger Einlassung den Mund und schränkte willkürlich meine Aussagen auf Fragestellungen ein. Schließlich drohte mir der Richter ohne jede Besonnenheit höchst aggressiv mit einer Ordnungsstrafe von 500 € und brüllte mich dabei so heftig an, dass ich mich sehr bedroht fühlte. Der Richter brüllte so laut und bewegte sich so heftig von seinem Stuhl, dass es aussah, er würde in den Gerichtssaal springen. So etwas habe weder ich noch der 53-jährige Zeuge jemals zuvor gesehen. Der Richter erschien uns bereits vor der Verhandlung ebenso auffällig wie vergleichsweise ein psychisch Kranker oder jemand mit einer beruflich bedingt ausgeprägten Persönlichkeitsstörung, was sich mit seinem Verhalten während der Verhandlung deutlich bewies. Ich kam in meinem gesamten Handlungsspielraum bei meiner Aussage weder vor noch zurück. Hätte man dies multimedial festgehalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so bin ich überzeugt, so wäre dies das sicherste Mittel, die Bevölkerung in abnorme Unruhe zu bringen. Aus Angst vor der Ordnungsstrafe angesichts meiner gegenwärtig höchst angespannten finanziellen Verhältnisse musste ich mir über mich ergehen lassen, den natürlichen Drang zur Gegenwehr zu unterdrücken. In meinem ganzen Leben habe ich mir noch nie wie in dieser Situation gewünscht, eine Schusswaffe zur Hand zu haben, um mich aus dieser Pein zu befreien. So dringend überlebensnotwendig hätte ich, wie in einem Kriegszustand, mich zur Wehr setzen müssen. Es war wahrhaftig nicht auszuhalten. Die Demütigung hielt noch lange an. Ich sah mich nahezu außerstande, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Ich kann nachts nicht mehr schlafen und hier vor mich bald die Wände hoch, in der konkreten Situation so elend ohnmächtig dazustehen und absolut nichts machen zu können. Wie kann so etwas überhaupt möglich sein, denn solche Richter machen krank. Der benannte Zeuge, er stammt aus den Altbundesländern, ist auch sehr angeschlagen und stand selbst vor einer Herzattacke und war nach der Verhandlung fast zusammengebrochen. Er hat schon öfter in den Altbundesländern diverse Verhandlungen erlebt, aber so etwas wie hier im Osten Deutschlands überhaupt noch nicht. Seine Aussage lautete: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solche Arschgeigen erlebt wie hier. Die Polizisten oder Richter, die steckt merklich unter einer Decke. Die rein technische Urteilsfindung unter der Konstellation zwei Polizisten gegen einen Betroffenen und die vorsätzliche und auch inhaltlich so ausgedrückte Festlegung des Richters, dass der Bürger vor Gericht gezogen ist, der vor Gericht gezogen ist, grundsätzlich lügt und zu verurteilen ist, zeigt ganz deutlich, dass die Würde des Menschen hier grundsätzlich untergraben wird. Der Richter behandelte mich so respektlos wie den letzten Dreck, vergleichbar damit die filmischen Darstellungen, wie unter dem Naziregime unschuldige KZ-Häftlinge von den Aufsehern daher höchst demütigend behandelt worden sind. Obwohl die beiden Polizisten als Zeugen eine vorsätzlich abgesprochene falsche Aussage machten, wie ich bereits seit September 2011 bei der Beschwerdestelle der Polizei und zuvor deren Vorgesetzten Pretzlaff und Peters beklagte, bekam ich keine Möglichkeit einer realen Chance. Sie fügten ihrer Aussage noch etwas Unwahres hinzu und selbst das wurde geglaubt. Nämlich, als ich den Navi vorlegte, haben die den für ein Handy gehalten, haben gesagt, ich hätte denen ein schwarzes Handy gezeigt. Ich habe nie ein schwarzes Handy besessen. Der Belehrung des Richters vor der Verhandlung, dass man vor Gericht die Wahrheit zu sagen hat und bestraft wird, wenn man es nicht tut, folgte gegen Ende des Verhandlungsverlaufes die Aussage des Richters, dass der Betroffene lügt und dies auch darf. Das ist ja wohl ein Skandal. Schlussfolgerung: Man glaubt mir sowieso nicht. Ich kann sowieso machen, was ich will. Ich habe noch eine Frage. Sie sagten ja eben, dass es dazu kam, dass jemand Ihnen oder umgekehrt gegen den Bauch geboxt hätte. Wie war das denn noch gewesen auf dieser Straße an der Brücke da? Oder wie es gewesen ist? Wie das gewesen ist, ganz einfach. Es gab ja diesen heftigen Wortwechsel und ich habe mit ihm da geschimpft, wie er denn dazu kommen kann, mich einer solchen Sache zu bezichtigen. Ich habe das nicht gemacht und ich verbiete es euch, verdammt nochmal, hier gegen geltendes Recht zu verstoßen. Ihr habt nicht das Recht, hier mich einer Sache zu bezichtigen, die ich nicht gemacht habe. Ihr habt doch und weil er gesagt hat, wir haben Handy gesehen. Ihr könnt doch auf die Entfernung gar kein Handy sehen. Vor allen Dingen, wenn ihr ein Display gesehen haben wollt. Ein Handy hätte, wenn es jetzt ein Display hat, das in der gleichen Richtung wie die Hörkapsel. Und da ich als linkshändiger Fahrer mit der linken Hand lenke, hätte ich das ja in der rechten Hand haben müssen, dann wäre das Display euren Blicken doch abgewandt gewesen. Wie hättet ihr denn da ein Handy sehen müssen oder sollen? Also es wäre mir wirklich sehr lieb gewesen, man hätte, wie es in den USA üblich ein Kreuzverhör gemacht und ich hätte noch einen Verteidiger gehabt. Aber den hatte ich ja nicht. Sie sagten ja eben, da hätte jemandem gegen den Bauch geboxt? Hat dieser Polizist Herr Kose gemacht. Der Herr Kose ist runden Kopf größer als ich. Und der stand... Also ja, schildern Sie das mal. Wie war das gewesen? Also, ich habe, wie gesagt, ihm diese Vorwürfe gemacht und ich bin da eben davor getreten. Da ist der auf mich zugelaufen, richtig wie, also diesen Bereich so überschreiten, Bauch an Bauch und so weiter. Und dann hatte der also so auf Nabelhöhe bei sich, hatte der die rechte Faust gehabt, immer buff, buff, buff bei mir in den Bauch rein, nicht heftig zwar, aber immer nur so, dass er mich immer wieder zurückgeschoben hat, immer zurückgeschoben. Ich bin zurückgewichen, er ist nach, Box, Box, Box. Das hat er gemacht. Ach so, es war so ein Stoßen. Ein Stoßen, ja genau. Und jedenfalls, was ist dann hinterher gewesen? Die Polizei hatte bei der Dienstaufsichtsbeschwerde, die ich am selben Abend aufgegeben hatte, daraus gemacht, ich hätte eine Körperverletzung angezeigt. Habe ich nicht. Ich hätte den Begriff Körperverletzung doch überhaupt gar nicht dafür gebraucht. Aber bei der Polizei ist es generell üblich gewesen, egal was ich mal angezeigt habe, das habe ich auch in dem langen Schreiben vorhin auch geäußert. Also dieses lange Schreiben hatte ich übrigens auch mal zur Staatsanwaltschaft geschickt und konnte nichts nachverfolgen. Ne? Aber wie gesagt, ich habe das schon mal geäußert. Wenn ich eine Anzeige aufgegeben habe, wurde mir das rumgedreht, als hätte ich eine Falschaussage gemacht, dass dann hinterher herauskam, Beschuldigung als Betroffener oder Beschuldigter wegen Vortäuschung einer Straftat. Ne? Und ich hätte eine Körperverletzung vorgetäuscht. Unter Körperverletzung verstehe ich definitiv Verletzung. Und nicht ein unschlägiges Verhalten, aber dafür hatte der Beamte, als er in seinem Computer nämlich die Anzeige aufgenommen hatte und dann in der Vorauswahl eine Einordnung vornehmen konnte, gar keinen Registerpunkt, der dazu am ehesten gepasst hätte. Dann senden Sie mir doch einmal dieses lange Schreiben zu, was Sie eben vorgelesen hatten. Ging das? Geht das? Das lange Schreiben kann ich ja zuschicken, aber das andere haben Sie schon vorliegen, das, ja. Das was an die Präsidentin geht. Das lange Schreiben kann ich nochmal zusenden. Moment, ich glaube, ich hatte aber... ich hatte das vorhin noch mit angehangen als PDF, das andere. Sehe ich mir an. Das musste natürlich aktualisiert werden, weil es zu dem Zeitpunkt geschrieben war, da hatte ich noch keine Arbeit wieder und war arbeitslos und hätte das jetzt aktualisieren müssen. Aber doch, das Schreiben, das ist gesendet worden und zwar weitere Dokumente, das heißt der rote Faden.pdf. Ja, sehe ich mir an. Dann müssen wir hier erstmal Schluss machen, weil die Tondatei sonst zu lange wird, ja? Ich melde mich noch einmal bei Ihnen. Ja, man muss die auch kürzen und bearbeiten, vielleicht bestimmte Namen rausnehmen und so weiter, denke ich mal, ne? Nee, es geht um die Dauer, um die Speicherkapazität des Computers. Okay. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen, ja? Alles klar, danke. Danke, auf Wiederhören. Die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen, und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass Ihre Region sich